Quellenschau Nummer 4. Wurde die Bibel verfälscht oder enthält die Bibel die absolute Wahrheit? Zahlreich sind die Stimmen, die erklären, dass die Bibel ein Märchenbuch sei, welches mit unglaubwürdigen Fabeln angereichert ist. Dann gibt es Kritiker, die meinen, dass die Bibel gefälscht sei. Andere vertreten die Meinung, dass die Bibel unglaubwürdig ist, weil es Schriften gibt, die älter als die Bibel sind. Ebenso wird geurteilt, dass die Inhalte der Bibel aus anderen Schriftwerken abgeschrieben wurden. Wiederum gibt es Vertreter, welche der Ansicht sind, dass die modernen Bibelübersetzungen so genau sind wie nie zuvor. Welche Auffassung könnte richtig sein? Die vierte Ausgabe der Quellenschau widmet sich der Beantwortung dieser Frage, indem zahlreiche Quellen vorgestellt, gesichtet und ausgewertet werden. Ist die Bibel unglaubwürdig, weil es Schriften gibt, die älter sind als die biblischen Schriften? Am 18.06.2024 berichtete die Berliner Morgenpost von einem Schriftwerk, das älter als die Bücher der Bibel ist. Fast identisch. 2600 Jahre alter Text beschreibt Arche Noah. Archäologen entdecken eine Tontafel mit einem Text, der sehr an die Geschichte der Arche Noah erinnert, aber lange vor der Bibel entstand. Ist die biblische Geschichte der Arche Noah nur abgeschrieben? Eine Inschrift auf einer Tafel, die Archäologen untersucht haben, deutet jedenfalls darauf hin. Solche Beiträge könnten den Eindruck erwecken, dass die Bibel unglaubwürdig ist und dass die Inhalte der Bibel nur aus älteren Schriften wie zum Beispiel den Gilgamesch-Epos abgeschrieben wurden. Jedoch kann dieser Eindruck entkräftet werden, wenn bedacht wird, aus welchem Grund die biblischen Schriften überhaupt entstanden. So erklärt das dritte Kapitel vom Galaterbrief, wieso es die Bibel überhaupt gibt. Was soll nun das Gesetz? Es wurde der Übertretungen wegen hinzugefügt. Mit dem Gesetz sind die 5 Bücher Mose gemeint, die auch als Tora bezeichnet werden und sich am Anfang der Bibel befinden. Dieses Gesetz entstand wegen den Übertretungen der Menschen. Gott lehnt die Übertretungen der Menschen ab, weil sie zu Bösartigkeiten und Gewalttaten führen. Könnte es daher denkbar sein, dass die damaligen Erdenvölker ihre Irrtümer schriftlich festgehalten haben, wodurch sich die Übertretungen mehrten? Kann davon ausgegangen werden, dass Schriftwerke wie zum Beispiel der Gilgamesch-Epos oder die Veden in der Zeit der anfänglichen Übertretungen verfasst wurden? Wenn das Gesetz als Reaktion auf die Übertretungen der Menschen entstand, dann ist es nur logisch, dass die Schriften, die im Zeitraum der anfänglichen Übertretungen verfasst wurden, älter als die biblischen Schriften sind. Doch nur weil diese Schriften älter sind, bedeutet es nicht, dass sie glaubwürdiger als die Bibel sind. Wenn die Schriften der Bibel wegen den Übertretungen der Menschen niedergeschrieben wurden, dann dürfte es nur verständlich sein, dass die biblischen Schriften jünger als andere Schriften sind. Denn somit wurden die biblischen Schriften als eine Reaktion auf die Übertretungen der Menschen niedergeschrieben, um einen fehlerhaft dargelegten Sachverhalt zu berichtigen, um das entstandene Unheil aufzuzeigen und um den Ausweg aus der misslichen Lage zu erläutern. Kann die Bibel somit als ein absolut glaubwürdiges Schriftwerk eingestuft werden, welches unumstößliche Wahrheit enthält? Wer hat die Bibel geschrieben? Die Bibel ist das Wort von Gott. Aber wer hat diese Bibel geschrieben? Ein Hinweis ist im 33. Kapitel von dem Buch Numeri zu finden. Und Mose schrieb auf nach dem Befehl des Herrn. Gott befahl es also den Menschen, dass sie seine Worte in Schriftform festhalten sollen. Bedeutet das, dass alle Inhalte der Bibel von Gott stammen? Zu einer Antwort führt das dritte Kapitel vom zweiten Timotheusbrief. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Somit stammen alle Inhalte der Bibel von Gott. Gott ist der Verfasser der Bibel und seine Schreiberlinge sind die Menschen. Aber wie sprach Gott zu den Menschen, damit sie seine Worte niederschreiben konnten? Dem dritten Kapitel vom ersten Buch Samuel kann der antwortweisende Hinweis entnommen werden. Und der Herr rief Samuel. Er aber antwortete: Siehe, hier bin ich, und lief zu Eli und sprach: Siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Er aber sprach: Ich habe nicht gerufen. Da merkte Eli, dass der Herr den Knaben rief, und sprach zu ihm: Gehe wieder hin und lege dich schlafen, und so du gerufen wirst, so sprich: Rede her, denn dein Knecht hört. Da kam der Herr und trat dahin und rief wie vormals: Samuel, Samuel! Und Samuel sprach: Rede, denn dein Knecht hört. Und der Herr sprach zu Samuel. Die Menschen vernahmen also das Wort Gottes nicht als ein Gefühl, sondern als eine klare und verständliche Stimme. Diese Stimme von Gott befahl, was die Menschen schreiben sollten. So schrieben verschiedene Menschen zu unterschiedlichen Zeiten die zahlreichen Bücher der Bibel, die heutzutage in das Alte und das Neue Testament unterteilt werden. Das Alte Testament wurde in Hebräisch und Aramäisch niedergeschrieben. Dagegen wurde das Neue Testament in Griechisch abgefasst. Wie uns diese Bücher überliefert wurden, erklärt die Deutsche Bibelgesellschaft in den folgenden Zeilen. Textüberlieferung der Bibel. Von den biblischen Büchern existieren keine Urschriften. Sie sind jedoch in zahlreichen Abschriften überliefert. Bis zur Erfindung des Buchdrucks wurden sie immer wieder von Neuem abgeschrieben. Die Bücher der Bibel wurden über die Jahrhunderte immer wieder handschriftlich vervielfältigt. Diese Abschriften wurden gesammelt, um vollständige Grundtexte vom Alten und Neuen Testament zu erstellen, mit denen die Bibel in eine andere Sprache übersetzt werden kann. Dafür werden zum Beispiel die folgenden Grundtexte genutzt. Der Textus Receptus ist der Grundtext vom Neuen Testament, den die Reformatoren nutzten, um das Neue Testament in ihre Landessprache zu übersetzen. Bibeltreue Christen bevorzugen den Textus Receptus, weil er besonders Christuszentriert ist. Die meisten modernen Bibelübersetzungen basieren im Neuen Testament auf dem Nestle-Aland-Grundtext. Bibeltreue Christen stehen dem Nestle-Aland kritisch gegenüber, weil dieser Grundtext die Stellung des Christus nicht ausreichend darlegt. Auch wird am Nestle-Aland bemängelt, dass zahlreiche Verse fehlen, die im Textus Receptus enthalten sind. Die Grundtexte vom Neuen Testament sind zum Beispiel Textus Receptus, Nestle-Aland, Greek New Testament, Westcott und Hort. Die Grundtexte vom Alten Testament sind zum Beispiel Textus Masoreticus, Septuaginta, Biblia Hebraica, Biblia Hebraica Stuttgartensia, Biblia Hebraica Quinta, Göttinger Septuaginta. Die verschiedenen Grundtexte des Alten und Neuen Testamentes wurden genutzt, um die Bibel in über 700 Sprachen zu übersetzen. Heutzutage sind zum Beispiel die folgenden Bibeln in der deutschen Sprache erhältlich: die Lutherbibel, die Einheitsübersetzung, die Schlachterbibel, die Elberfelder Bibel, die Mengebibel, die Esra-Bibel, aber es gibt noch mehr Bibeln, wie zum Beispiel die Textbibel oder die Züricher Bibel. Unterscheiden sich die verschiedenen Bibeln? Von 1534 bis 1912 nutzte die Lutherbibel im Neuen Testament den Textus Receptus als Grundtext. Zu 1984 wurde die Lutherbibel auf andere Grundtexte umgeschrieben. So wurde das Neue Testament der Lutherbibel dem Nestle-Aland-Grundtext angeglichen, was bibeltreue Christen besorgt. Denn damit wird die Lutherbibel ab 1984 als eine ganz andere Bibel angesehen, weil sie nur noch den Namen von Luther trägt, aber nicht mehr den Geist von Luther enthält. Was der Wechsel vom Textus Receptus auf den Nestle-Aland für die Lutherbibel bedeutet, dürfte zum Beispiel das folgende Beispiel aus dem 6. Kapitel vom Johannesevangelium verdeutlichen. Der 74. Vers im 6. Kapitel vom Johannesevangelium verdeutlicht nach dem Textus Receptus ganz eindrücklich, dass allein der Glaube an Jesus Christus zum ewigen Leben führt. So heißt es in der Lutherbibel von 1912. Wer an mich, Jesus Christus, glaubt, der hat das ewige Leben. Derselbe Vers scheint nach einer Bibelübersetzung, die auf dem Nestle-Aland basiert, eine ganz andere Bedeutung zu transportieren, wie es die Lutherbibel von 1984 aufzeigt. Wer glaubt, der hat das ewige Leben. Wer glaubt, wird also errettet. Aber woran oder an wen man glauben soll, das ist vielen Bibelübersetzungen, die auf dem Nestle-Aland basieren, nicht immer eindeutig zu entnehmen. Wird somit nach dem Nestle-Aland-Grundtext der errettende Glaube an zahlreichen Stellen der Bibel verschwiegen? Denn in dem vorgestellten Beispiel könnte der Nestle-Aland den Eindruck erwecken, dass ein beliebiger Glaube, wie zum Beispiel der Glaube an eine tote Götzenstatue oder eine beliebige Heidengottheit, erretten könnte, weil scheinbar unterschlagen wird, dass allein der Glaube an Jesus Christus zum ewigen Leben führt. Geht somit aus einer Bibel, die auf dem Nestle-Aland basiert, nicht ausreichend hervor, dass der Glaube an Jesus Christus der allein errettende Glaube ist? Kann somit angenommen werden, dass der Nestle-Aland an zahlreichen Stellen einen beliebigen Glauben repräsentiert, der den Menschen in das Verderben führt? Verfälscht somit der Nestle-Aland-Grundtext die Bibel? Das 9. Kapitel vom Lukas-Evangelium zeigt auf, dass in einer Bibelübersetzung, die auf dem Nestle-Aland basiert, nicht nur einzelne Worte, sondern auch ganze Sätze fehlen können, die in einer Bibelübersetzung nach dem Textus Receptus enthalten sind. So liest sich die Lutherbibel von 1912, die auf dem Textus Receptus basiert, wie folgt. Jesus aber wandte sich und bedrohte sie und sprach: Wisset ihr nicht, welches Geistes Kinder ihr seid? Des Menschensohn ist nicht gekommen, der Menschenseelen zu verderben, sondern zu erhalten. Und sie gingen in einen anderen Markt. Dieselben Verse zeigen auf, dass in der Lutherbibel von 2017, welche auf den Nestle-Aland umgeschrieben wurde, zwei Sätze aus dem biblischen Text fehlen. Er aber wandte sich um und bedrohte sie, und sie gingen in ein anderes Dorf. Auch das 8. Kapitel der Apostelgeschichte liefert ein Beispiel, dass zahlreiche Sätze im Nestle-Aland fehlen, die im Textus Receptus enthalten sind. Und der Kämmerer sprach: Siehe, da ist Wasser, was hindert's, dass ich mich taufen lasse? Philippus aber sprach: Glaubest du von ganzem Herzen, so mag's wohl sein. Er antwortete und sprach: Ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Und er hieß den Wagen halten. Die Einheitsübersetzung, welche auf dem Nestle-Aland basiert, gibt dieselben Verse auf die folgende Weise wieder. Da sagte der Kämmerer: Siehe, hier ist Wasser, was steht meiner Taufe noch im Weg? Er ließ den Wagen halten. Verschweigt somit der Nestle-Aland an manchen Bibelstellen, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist? Wie fatal es sein kann, wenn ein Textfragment aus dem Bibeltext fehlt, zeigt auch das 4. Kapitel vom 1. Johannesbrief nach der Wiedergabe des Textus Receptus. Ein jeglicher Geist, der da nicht bekennt, dass Jesus Christus ist in das Fleisch gekommen, der ist nicht von Gott. Nach dem Textus Receptus ist also jeder Geist, der die Menschwerdung von Christus leugnet, nicht von Gott. Diese Aussage kann in manchen Bibeln fehlen, die auf dem Nestle-Aland basieren. So wird die betreffende Stelle in der Elberfelder Bibel von 2006, die auf den Nestle-Aland umgeschrieben wurde, auf die folgende Weise wiedergegeben. Jeder Geist, der nicht Jesus bekennt, ist nicht aus Gott. Die Bibel warnt vor einem falschen Evangelium, einem falschen Geist und einem falschen Jesus, wie es im 2. Korinther Kapitel 11, Vers 4 nachzulesen ist. Dazu sind noch zahlreiche falsche Christusse ausgegangen, wie es im 24. Kapitel vom Matthäusevangelium heißt. Doch es gibt nur einen echten Christus, und dieser ist in Fleisch gefahren und wurde Mensch, wie es im 1. Kapitel vom Johannesevangelium verdeutlicht wird. Beginnt eine Bibel, die auf dem Nestle-Aland basiert, diesen echten Jesus Christus mit jeder Bibelrevision schrittweise zu verschweigen, um einem falschen Jesus Christus den Weg zu bereiten? Auch das 15. Kapitel vom Markus-Evangelium zeigt die fatalen Folgen auf, wenn ein Satz aus dem Bibeltext entfernt wird. So heißt es in der Lutherbibel von 1912, die auf dem Textus Receptus basiert. Und sie kreuzigten mit Jesus Christus zwei Mörder, einen zu seiner Rechten und einen zur Linken. Da ward die Schrift erfüllet, die da sagt, er ist unter die Übeltäter gerechnet. Und die vorübergingen lästerten ihn. Nach dem Textus Receptus wurde also Jesus Christus zu den Übeltätern gerechnet, damit eine Prophetie erfüllt wird. Diese Information zur prophetischen Erfüllung fehlt in vielen Bibeln, die auf dem Nestle-Aland basieren. So heißt es in der Einheitsübersetzung von 2016, die auf dem Nestle-Aland basiert. Und sie kreuzigten mit ihm zwei Räuber, einen zu seiner Rechten und einen zu seiner Linken. Und die vorübergingen lästerten ihn. Verschweigt der Nestle-Aland manche prophetischen Erfüllungen, wodurch die zuverlässige Erfüllung von Gottes Wort unterschlagen wird? Das 22. Kapitel der Offenbarung zeigt auf, was mit dem Bibeltext passiert, wenn eine Bibelübersetzung auf einen anderen Grundtext umgeschrieben wird. So heißt es in der Lutherbibel von 1912, die auf dem Textus Receptus basiert. Selig sind, die seine Gebote halten, auf dass sie Macht haben an dem Holz des Lebens und zu den Toren eingehen in die Stadt. Nach dem Textus Receptus sind also die Gebote Gottes zu halten, um in die Stadt Gottes einzugehen. Dagegen liest man in der Lutherbibel von 1984, die auf den Nestle-Aland umgeschrieben wurde. Selig sind, die ihre Kleider waschen, dass sie teilhaben an dem Baum des Lebens und zu den Toren hineingehen in die Stadt. Dass der Mensch auch seine Kleider waschen soll, also sich geistig reinigen muss, wird bereits im 7. Kapitel der Offenbarung erwähnt, auch in der Lutherbibel von 1912. Das 1. Kapitel vom Johannesevangelium berichtet vom Wort Gottes. So heißt es in der Lutherbibel von 1912, die auf dem Textus Receptus basiert. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Das Wort ist also Gott. Denselben Vers interpretiert die Gute-Nachricht-Bibel auf die folgende Weise. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und in allem war es Gott gleich. Nach der Gute-Nachricht-Bibel ist das Wort nur noch Gott gleich. Wenn etwas einem anderen gleicht, so ist es nicht dasselbe. Wird damit das Wort von Gott getrennt? Denn Gleichen ist nicht das gleiche Sein. Wenn etwas einem anderen gleicht, so hat man zwei Dinge. Wenn etwas das gleiche ist, so hat man ein Ding. Verfälscht somit die Gute Nachricht Bibel den Bibeltext? Das 13. Kapitel von dem Buch Sacharja enthält im 6. Vers eine Prophetie, welche auf die Marterung von Jesus Christus hinweist. So man aber sagen wird zu ihm, »Was sind das für Wunden in deinen Händen?« wird er sagen, »So bin ich geschlagen im Hause derer, die mich lieben.« In dem Vers werden die Wunden beschrieben, die Jesus zugefügt wurden. Einige Bibeln beziehen sich dabei auf die Nägelmale in Jesus Händen, die ihm bei der Kreuzigung zugefügt wurden. Andere Bibelversionen beziehen sich dabei auf die Brust. Und wenn man zu ihm sagen wird, »Was sind das für Wunden auf deiner Brust?« wird er sagen, »So wurde ich geschlagen im Hause derer, die mich lieben.« Bei der Wiedergabe des Verses stechen Bibelübertragungen hervor, welche die inhaltlichen Aussagen des Grundtextes unerklärlich frei auslegen, wie es zum Beispiel die Gute-Nachricht-Bibel tut. In dieser heißt es, »Und wenn man ihn auf die Striemen an seinem Leib hinweist, wird er sagen, »Das ist von einer Schlägerei mit meinen Zechbrüdern.« Obwohl der Bibeltext von einer Marterung im Haus der Liebsten handelt, ersetzt die Gute-Nachricht-Bibel das prophetische Wort durch eine freie Interpretation über eine Prügelei mit Saufkumpanen. Aber die Volksbibel geht noch einen Schritt weiter, denn in dieser heißt es, »Und wenn man ihn fragt, was sind denn das für Wunden?« dann antwortet er, »Nein, die habe ich noch von einer Schlägerei mit ein paar Hooligans beim letzten Heimspiel.« Verhöhnen somit die Gute-Nachricht-Bibel und die Volksbibel das Wort Gottes? Können solche Interpretationen als bewusste und offene Fälschungen des Bibeltextes betrachtet werden? Denn Jesus schlug niemanden, als er unschuldig verurteilt wurde, wie es in Matthäus Kapitel 27, in Markus Kapitel 15, in Lukas Kapitel 23 und in Johannes Kapitel 19 nachzulesen ist. Er erduldete die Marterung wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Wurde die Bibel nun verfälscht? Eine zufriedenstellende Antwort dürfte etwas komplexer ausfallen. Denn es scheint, dass die Bibel nicht verfälscht wurde, sondern dass der biblische Text aktiv verfälscht wird, indem im Neuen Testament einfach der Grundtext gewechselt wurde. Die Reformatoren nutzten für ihre Bibelübersetzungen den wahrheitsgetreuen Textus Receptus. Dieser Textus Receptus ist der glaubwürdige Grundtext, mit dem eine wahrheitsgetreue Bibelübersetzung angefertigt werden kann. Leider wird dieser Textus Receptus heutzutage kaum noch verwendet. Stattdessen basieren die modernen Bibelübersetzungen im Neuen Testament hauptsächlich auf dem Nestle-Aland. Auch die alten Bibelübersetzungen wurden auf den Nestle-Aland umgeschrieben, wie zum Beispiel die Lutherbibel ab 1984 oder die Elberfelder Bibel. Das ist problematisch, weil der Nestle-Aland massive Mängel aufzuweisen scheint, indem zum Beispiel wichtige Textfragmente vom biblischen Text fehlen, die im Textus Receptus enthalten sind. Auffällig ist, Dass im Nestler-Aland hauptsächlich die Textfragmente zu fehlen scheinen, welche die göttliche Stellung des Christus aufzeigen oder welche darauf hinweisen, dass der Mensch allein durch den Glauben an Jesus Christus gerettet wird. Somit scheint es, dass allein die Bibeln, welche auf dem Textus Receptus basieren, die volle Wahrheit enthalten und bedenkenlos gelesen werden können. Dazu gehören zum Beispiel alle Lutherbibeln von 1534 bis 1912 oder die Schlachterbibel von 2003. Sollten jedoch alle Lutherbibeln, welche seit 1984 von der evangelischen Kirche in Deutschland bearbeitet wurden, mit Vorsicht genossen werden, weil sie auf den Nestler-Aland umgeschrieben wurden? Ausgenommen von dieser Fragestellung sind die neue Lutherbibel von 2009 und die Luther 21 Bibel, welche noch den Textus Receptus verwenden und nicht von der evangelischen Kirche in Deutschland bearbeitet wurden. Aber warum sollte man eine glaubwürdige Bibel lesen? Das dritte Kapitel der Offenbarung zeigt auf, warum es so wichtig ist, eine wahrheitsgetreue Bibelübersetzung zu lesen. Du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort behalten. Dieweil du hast bewahrt das Wort meiner Geduld, will ich auch dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Wer also das Wort Gottes bewahrt, der wird bewahrt. Dieses Wort Gottes wurde in einer Bibel, die auf dem Textus Receptus basiert, bewahrt. Warum es wichtig ist, das Wort Gottes zu bewahren, darauf weist das zweite Kapitel der Apostelgeschichte hin. Sie blieben aber beständig in der Apostellehre. Nur wer das wahre Wort Gottes hat, der kann auch beständig in der Lehre der Apostel bleiben. Folgt somit derjenige einer anderen und verderblichen Lehre, der ein anderes Wort hat? Aber warum darf die Bibel nicht verfälscht werden? Im vierten Kapitel vom Buch Deuteronomium ist zu lesen, dass Gott gebietet, dass sein Wort nicht verfälscht werden soll. Ihr sollt nichts dazu tun zu dem, was ich euch gebiete, und sollt auch nichts davon tun, auf dass ihr bewahren möget die Gebote des Herrn, eures Gottes, die ich euch gebiete. Was geschieht, wenn der biblische Text verfälscht wird? Darauf weist das 22. Kapitel der Offenbarung hin. So jemand dazusetzt, so wird Gott zusetzen auf ihn die Plagen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Und so jemand davontut von den Worten des Buches dieser Weissagung, so wird Gott abtun sein Teil vom Holz des Lebens. Aber warum wird die Bibel verfälscht? Die Deutsche Welle liefert mit einem Artikel vom 11.03.2018 einen Hinweis, aus welchem Grund die Bibel verfälscht werden könnte. Drei Weltreligionen unter einem Dach. Berlin hat eine Utopie, das House of One. Es soll einmal Christen, Muslimen und Juden als gemeinsamer Gebets- und Lehrraum dienen. Entsteht hier eine Superreligion auf Berliner Boden? Strebt die Welt eine Verschmelzung des Islams, des Judentums und des christlich angesehenen Christentums an, um den Grundstein für eine Superreligion zu schaffen? Kann solch eine Verschmelzung nur geschehen, wenn die biblischen Texte auf solch eine Weise verändert werden, dass die wahre Stellung des Christus schrittweise unterschlagen wird? Schließlich zeigt die Bibel auf, dass Jesus Christus der einzige Weg zur Errettung ist und dass alle anderen Wege in das Verderben führen, wodurch das wahre Christentum unmöglich mit den weltlichen Religionen verschmolzen werden kann. Muss also der alleinige Heilsanspruch durch Jesus Christus umgedeutet und schrittweise aus der Bibel entfernt werden, damit das christlich angesehene Christentum mit den Weltreligionen zu einer Superreligion verschmolzen werden kann? Dass solch eine Superreligion entstehen könnte, Darauf weist das 13. Kapitel der Offenbarung hin. Und der ganze Erdboden verwunderte sich des Tieres, und sie beteten den Drachen an. Und ihm ward gegeben, zu streiten mit den Heiligen und sie zu überwinden. Und ihm ward gegeben Macht über alle Geschlechter und Sprachen und Heiden. Und alle, die auf Erden wohnen, beten es an, deren Namen nicht geschrieben sind in dem Lebensbuch des Lammes. Könnten somit multireligiöse Projekte wie das House of One dem Zweck dienen, die Menschen auf die Anbetung des Satans vorzubereiten? Aber warum wurden die Bücher der Bibel überhaupt geschrieben? Einen antwortweisenden Hinweis liefert das 17. Kapitel vom Buch Exodus. Und der Herr sprach zu Mose: Schreibe das zum Gedächtnis in ein Buch. Wurden die Bücher der Bibel also geschrieben, damit sich die Menschen erinnern? Aber woran sollen sich die Menschen erinnern? Der 78. Psalm antwortet: Was wir gehört und erfahren und unsere Väter uns erzählt haben, das wollen wir ihren Kindern nicht verschweigen. Die Kinder, die geboren würden, sollten aufstehen und ihren Kindern davon erzählen, dass sie auf Gott ihr Vertrauen setzen. Wieso die Menschen ihr Vertrauen auf Gott setzen sollen, darauf weist das 43. Kapitel von dem Buch Jesaja hin. Vor mir ist kein Gott geschaffen worden, und nach mir wird keiner sein. Ich allein bin der Herr, und außer mir gibt es keinen Retter. Gott ist also der einzige Retter, den die Menschen haben. Aber warum müssen die Menschen gerettet werden? Die Menschen müssen gerettet werden, weil im Fleisch des Menschen ein bösartiges Gesetz herrscht, nachzulesen im 7. Kapitel vom Römerbrief. Dieses bösartige Gesetz drängt den Menschen zur Sünde, also zum Beispiel zu Streit, Feindschaft und Zwietracht, wodurch der Erdboden voll von Bösartigkeiten und Gewalttaten ist, wie es das 6. Kapitel der Genesis aufzeigt. Im 7. Vers vom 51. Psalm wird erklärt, dass dieses bösartige Gesetz stets an die nächste Generation vererbt wird, wodurch alle Menschen in einem sündigen Zustand sind, nachzulesen im 1. Buch der Könige, Kapitel 8, Vers 46. Dadurch können die Menschen in der Gegenwart Gottes nicht bestehen, wie es auch im 59. Kapitel von dem Buch Jesaja thematisiert wird, weil ihr Sündiges in der Gegenwart Gottes stirbt. Nachzulesen in Exodus Kapitel 19, Vers 21, in Exodus Kapitel 33, Vers 20 und im 68. Psalm, Vers 3. Wenn der Mensch in seiner Sünde stirbt, so kommt er an einen Ort der ewigen Qualen. Nachzulesen im 16. Kapitel vom Lukasevangelium. Anschließend wird der Mensch ein schreckliches Ende im Feuersee finden, wie es im 20. Kapitel der Offenbarung heißt. Davor will Gott die Menschen bewahren, wie es im 2. Buch Samuel Kapitel 14, Vers 14 und im 1. Timotheusbrief Kapitel 2, Vers 3 und 4 thematisiert wird. Dies tut Gott, weil er die Menschen liebt, nachzulesen im 3. Kapitel vom Johannesevangelium, Vers 16. Deswegen offenbarte Gott seinen rettenden Heilsplan, der im 53. Kapitel von dem Buch Jesaja nachgelesen werden kann. Dieser Heilsplan sieht vor, dass die Menschen in der Gegenwart Gottes bestehen können und dem Ende im Feuersee entgehen. Dafür fuhr der schaffende Teil von Gott in Fleisch, um als Jesus Christus die Menschen aus dieser Situation zu erretten. Während Jesus Christus auf Erden wandelte, vollbrachte er die Tat, dass die von Gott trennende Sünde von den Menschen genommen werden kann. Nachzulesen in Jesaja Kapitel 53, in Apostelgeschichte Kapitel 10, Vers 36 bis 43 und im 1. Petrusbrief Kapitel 2, Vers 24. Durch die Tat von Jesus Christus kann der Mensch alle Anforderungen erfüllen, um in der Gegenwart Gottes bestehen zu können. Dafür muss der Mensch den Glauben an Jesus Christus entwickeln, nachzulesen im 3. Kapitel vom Johannesevangelium. Der Mensch entwickelt einen Glauben an Jesus Christus, indem er die Bibel liest, nachzulesen in Johannes Kapitel 20, Vers 31. Ebenfalls kann der Mensch einen Glauben an Jesus Christus entwickeln, indem ihm das Wort Gottes in der Predigt verkündigt wird, nachzulesen in Römer Kapitel 10. Wer also den errettenden Glauben an Jesus Christus entwickeln möchte, dem ist das tägliche Bibellesen zu empfehlen. Auf der Webseite ewige-bildung.de ist eine Liste von Anbietern zu finden, bei denen die Bibel kostenlos und versandkostenfrei bestellt werden kann.